Also die Vorstellung von einem anderen Leben auf anderen Sternen ist natürlich immer eine, die genau eine bestimmte utopische Hoffnung auch in sich geborgen hat und der Jomiki einen bestimmten Sound zu geben vermag. Natürlich ist das, was Ratgeb in der eben gelesenen Flugschrift Nummer 11 des MAD Verlags Schutz Lutz Schulenburg schreibt, nämlich in dem Buch vom wilden Streik zur generalisierten Selbstverwaltung, durchaus keine Fantasie einer Welt auf anderen Planeten, sondern exakt der Versuch, das Ganze zu adressieren, die ganze Gesellschaft, die Weltwirtschaft und was da alles mit dranhängt, also das gesamte Leben. Und tatsächlich ist das natürlich genau das auch erstmal das Interessante an einem Versuch, wo eben ganz viele verschiedene Kritiken, wie wir es am Anfang ja gehört haben, auch daraus folgen. Also zum Beispiel eine sehr, sehr scharfe und sehr präzise, wie ich finde, und auch aktuelle Kritik an bestimmte, also mit einer bestimmten Form von Militanz und auch tatsächlich dann von Terrorismus. Und interessant würde ich sagen, immer da, wo gesellschaftliche Trennungen aufgegriffen werden, also was ja in diesem Teil im Gegensatz ein bisschen zu dem Teil, den wir das letzte Mal gelesen haben, so im Zentrum stand, in dem sozusagen versucht wird, immer klar zu machen, okay, gewisse gesellschaftliche Rollenteilung, oder das ist ja wirklich einer der Hauptkritikpunkte jetzt gewesen, gesellschaftliche Rollenteilung werden sozusagen immer sehr schnell unter der Hand in linke Organisierung übernommen und damit wird sozusagen eben genau die Trennung, die zu einer warenförmigen Gesellschaft führt, einfach nur übernommen. Dann immer, weiß ich nicht, einfach auch vielleicht nicht, einfach nicht mehr zeitgemäß bis lächerlich, wo es darum geht oder wo er dann eben propagiert, sozusagen zu einer Ganzheitlichkeit des Lebens zurückzuführen, wo man wahrscheinlich auch den Zusammenhang eigentlich nochmal sich genauer angucken muss. Also dass die Ablehnung gesellschaftlicher Trennung, was ja auch klar ist, was also auch dann ja immer bedeutet, sozusagen zu einer totalen oder totalisierten oder überhaupt Totalität wieder denken zu können, also sozusagen gesellschaftliche Herrschaft als totale denken zu können und auch angreifen zu können, überhaupt voraussetzt, dann tatsächlich aber auch immer wieder zu einem ganzheitlichen Leben zurück will, das eben wirklich lebt und nicht sich in Rollen zum Beispiel ergeht. Und damit zumindest auch einen Sprachbegriff hat, der ja tatsächlich exakt die Fremdheit von Sprache, von gesellschaftlicher Wirklichkeit als dem Menschen auch äußerliche komplett leugnet und durchstreicht. So, also tatsächlich da also nicht implizite, also sehr implizit tatsächlich, glaube ich, schon versucht genau eine Gesellschaft zu bilden, in der bestimmte Probleme als für immer gelöst erscheinen. Und das ist, glaube ich, interessanterweise, also dann eben, wo die Kritik so scharf ist, also nämlich genau sozusagen, wo Leute immer versuchen, das Bestehende zu erhalten, wird sie da dann sozusagen genau von, wie wird es, also das müssen wir dann später sehen, in Bezug auf die generalisierte Selbstverwaltung eigentlich tatsächlich zu einem System, das nicht dann, weil ja alles so authentisch und wirklich ist, dann auch tatsächlich nicht mehr kritisierbar Und es kündigt sich ja wird. schon, ja, es kündigt sich ja schon so ein bisschen an, dass sozusagen das Stadium der generalisierten Selbstverwaltung dann eben eins ist, in dem im Grunde genommen die Lösung und tatsächlich auch schon mit so einer fast schon utopischen Idee, dass dann sozusagen auch Zeit stillgestellt werden kann, dass dann die Aneignung wirklich abgeschlossen ist, eigentlich schon so da ist. Ne? Also es hat es ja in den letzten Punkten schon einige Male in dem Auswertungsteil gegeben, dass es einfach hingehen muss zu einer generalisierten Selbstverwaltung in allen Bereichen, in denen dann eben zum Beispiel, was ja als Mittel immer wieder anklang, keine Delegierten, also keine Repräsentation von Macht stattfindet, sondern eben sozusagen die Leute, die mit einem Mandat vertraut worden sind, auch immer wieder abrufbar sind. Das kann man schon so fast kehrreimartig wieder. Das ist also sozusagen ein Mittel, was sich so ankündigt, was dann eben unter generalisierter Selbstverwaltung verstanden werden kann, was natürlich auch wirklich eine bestimmte Dynamik von Machtausübung offenbar bedeutet. Andererseits natürlich ja, die Frage ist, inwiefern tatsächlich Aneignung sozusagen so gedacht werden kann, dass dann irgendwie tatsächlich irgendwann ein Status erreicht ist, in dem es einfach eine befreite Gesellschaft gibt. Und interessanterweise man ja zum Beispiel sagen kann, das, was er als Befreien der Lüste dort versteht, vielleicht eine Gesellschaft ist, in der auch wieder Machtausübung oder Macht ausgeübt wird, sexualisierte Macht, die ja hier offenbar überhaupt gar nicht das Problem, so sein Problem ist. Also geht es sozusagen um so eine Freisetzung von Sexualität und dann ist alles gut. Das erinnert natürlich sehr stark an so Sexualutopien eben der 70er Jahre, die auch meistens ja sehr patriarchal sind. Und es ist sind. Ja eben genau dann doch, Thorsten, kein Problem in einer Gesellschaft, in der alle Herren sind. Wir wollen immer, also das ist, glaube ich, das ist genau eine der Dinge, die wir sicher an dem Text weiter verfolgen werden. Andererseits wurde eben auch deutlich, warum der wilde Streik genau der Moment ist, an dem sich etwas entzündet, was tatsächlich zur Abschaffung des gesamten Warensystems auf allen Ebenen, in allen Teilungen führen kann, weil es eben genau der Streik ist, der jenseits der Gewerkschaften, der jenseits der Ordnung anfängt, sich das Leben in einer bestimmten Weise anzueignen und damit überhaupt Reservoir zur Verfügung stellt, aus denen dann eine bestimmte Kritik denkbar wird. Und tatsächlich halte ich das tatsächlich erstmal für eine doch sehr, sehr interessante oder entscheidende Feststellung. Apropos wilder Streik. Wir beschließen diese Sendung hier gerne mit einem Hinweis in, man würde jetzt sozusagen immer sagen, eigener Sache auf ein Stück, das ab nächster Woche, ab genau nächster Woche, nämlich ab nächsten Dienstag, das ist der 17. April, läuft auf Kampnagel oder in Kampnagel, in der Theaterfabrik Kampnagel, aber auch um Kampnagel drumherum. Es heißt Odyssee NK, ist ein performatives Radiostück, in dem es darum geht, sozusagen ja, die in der Assoziation der Radiohörerinnen und Radiohörer bestimmte Sachen zu machen. Und wir laden ganz herzlich dazu ein, zur Teilnahme an diesem Stück, das eben seine Premiere hat in einer Woche, Dienstag am 17. April um 20.15 Uhr. Genau, und vielleicht nochmal, warum, also was sind diese Dinge, die da getan werden? Die These des Stückes, vielleicht verkürzt gesagt, ist, dass jeder wilde Streik eigentlich der Beginn einer Irrfahrt ist, einer Odyssee eben, eines Weges, bei dem keiner genau weiß, wo dieser Weg enden wird. Das, was ja ein bisschen bei Ratgeb auch anklingt, also dass tatsächlich, das ist das Irritierende, dass sozusagen Ratgeber immer schon weiß, wie die generalisierte Selbstverwaltung aussehen wird und tatsächlich in dem Stück aber erstmal ausgehend von einem tatsächlichen Streik, der 1929 in der Maschinenfabrik N&K stattgefunden hat, genau nochmal diese Frage des wilden Streiks zu reartikulieren. Mehr Informationen sowohl zu dem Stück als auch zum Thema Streik gibt es in der aktuellen Ausgabe der FSK-Programmzeitung, dem Transmitter. Wenn ihr den Transmitter mal so als Ansichtsexemplar zugeschickt haben wollt, könnt ihr anrufen unter 434324. Wenn ihr den Transmitter immer haben wollt, dann werdet Fördermitglied des Freien Senderkombinats. Das könnt ihr auch einfach schon mal anmelden unter der Telefonnummer 434324 und euch dann die entsprechenden Formulare zuschicken lassen und ja, ab einem Förderbetrag, einem monatlichen von 5 Euro könnt ihr dabei sein und überhaupt ermöglichen, dass dieser Sender sendet. Wir hören uns mit der Nachtwache in diesem Monat nicht mehr wieder. Nächsten Dienstag und auch den übernächsten Dienstag werdet ihr dann früher am Abend eben Odyssee N&K hören können und machen wahrscheinlich auch erstmal im Mai nicht weiter oder eher Ende Mai. Das könnt ihr der Webpage des Freien Senderkombinats www.fsk-hh.org entnehmen. Wir haben das erstmal nicht in den Transmitter eingetragen. Das kann auch sein, dass wir bis Juni mit der dritten Folge und dem darauf warten müsst, wie es mit den wilden Streiks und der generalisierten Selbstverwaltung weitergeht. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch noch eine schöne Nacht, hoffen, dass die wenigen Fragen ausgereicht haben, dass ihr zumindest morgen erstmal keine Lust habt, arbeiten zu gehen, und beenden die Sendung mit dem Stück, mit dem wir sie auch begonnen haben, nämlich mit Telstar, hier eine Version, die sozusagen die als First Stage Demo angekündigt ist. von Joe Meek. Und damit gute Nacht.